Kundgabe 3920. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.11.1946. Nachfolge Jesu. Lebensweg in Liebe und Selbstverleugnung. Wer nicht gleich mir sanftmütig und geduldig ist, wer sich nicht darin in der Nachfolge übet, dass er alle Eigenschaften ablegt, die sich dem Wesen meines Gegners anpassen, wer nicht unausgesetzt die Tugenden anstrebt, die ihn zu einem göttlichen Wesen stempeln, der wird schwerlich das Ziel erreichen, den Zusammenschluss mit dem Vater von Ewigkeit zu finden, der in sich pur Liebe ist und der nur mit den Geschöpfen sich zusammenschließen kann, die ihm gleich zur Liebe geworden sind. Mein Wandel auf Erden sollte euch zum Beispiel dienen, denn als Mensch war ich den gleichen Versuchungen ausgesetzt wie ihr, weil ich den Weg gehen musste, der allein eine Seele zur Vollendung führen konnte. Ich musste ankämpfen, gleich euch, gegen alle Begierden des Fleisches, wie auch gegen alle Eigenschaften eines ungöttlichen Wesens. Ansonsten mein Lebenswandel euch nicht als Beispiel dienen konnte, so ich frei von allen menschlichen Fehlern geboren, die Erprobung meines Willens hätte umgehen können. Ich musste das Leben auf Erden in seiner Tiefe durchleben, das heißt, zu den gleichen Sünden vom Körper aus die Möglichkeit haben, um sie aus freiem Willen zu unterlassen und allen Anreiz dazu zu meiden. Ich musste gegen fleischliche Begierden ankämpfen und dadurch die Seele in mir stark machen und willig, sich mit dem Geist zu einen. Die Sündhaftigkeit der Umwelt setzte meine Liebe und Geduld oft auf harte Proben. Doch wollte ich sanftmütig und von ganzem Herzen demütig bleiben, durfte ich mich auch nicht überheben. Und mich erbarmte die Schwäche der Mitmenschen, dass sie nicht Widerstand leisteten den Versuchungen, und meine Liebe nahm zu. Ich wollte denen helfen, die am Boden lagen und sich nicht von selbst erheben konnten. Denn als Selbstmensch wusste ich um alle Schwächen eines Menschen, und diese Kenntnis verstärkte meine Sanftmut und Geduld. Als Selbstmensch konnte ich mich jederzeit in die Seele dessen versetzen, der sündigte, obgleich ich selbst ohne Sünde war, obgleich ich selbst Kraft meines Willens Sieger geblieben war in allen Versuchungen des Fleisches und der Seele. Doch ich entnahm die Kraft dazu aus der Liebe. Und jeder Mensch, der sich in der Liebe übet, wird auch die Kraft und den Willen aufbringen, anzukämpfen gegen seine Fehler und Schwächen. Und auch er wird den Sieg davontragen, denn die Liebe selbst ist die Kraft. Und wer also liebetätig ist, der wird auch alle Tugenden üben, die ein göttliches Wesen kennzeichnen. Er wird sanftmütig und geduldig sein, barmherzig, friedfertig, demütig und gerecht. Denn so er den Mitmenschen Liebe entgegenbringt, ist auch sein Denken voller Liebe und er bekämpft alle Schwächen und Fehler mit Leichtigkeit. Folget mir nach. Führet einen Lebenswandel gleich mir in Liebe und Selbstverleugnung und ihr werdet euch frei machen von allen sündhaften Begierden. Ihr werdet selbst nicht in Sünde verfallen. Ihr werdet euch dem Wesen der ewigen Liebe angleichen und den Zusammenschluss finden mit ihr schon auf Erden. Und die Erreichung eures Zieles wird euch gewiss sein. Und also müsstet ihr auch allzeit euer Kreuz auf euch nehmen, gleich mir. Und ihr dürfet nicht ungeduldig werden, denn so ihr ernstlich mich bittet um Beistand, helfe ich es euch tragen. Und eure Seele wird sich desto eher frei machen von irdischen Begierden, je williger sie das Kreuz trägt, das des Vaters Liebe ihr auferlegt hat, auf das sie ausreifet. Folget mir nach und nehmet euch meinen Lebenswandel auf Erden zum Beispiel. Und nimmermehr werdet ihr in Sünde verfallen. Ihr werdet euch erlösen, Kraft eures Willens und der Liebe. ihr werdet frei werden, unendlich selige Wesen werden, mit allen göttlichen Eigenschaften versehen. Ihr werdet voller Licht und Kraft sein im geistigen Reich und selig leben in Ewigkeit. Amen.